EM 2012 in der Ukraine und in Polen. Unser Team ist gut drauf, die Zeit reif, dort den Titel zu holen. Die Mannschaft gibt alles, denn der Auftrag ist absolut klar. Europameister wollen wir werden in diesem Jahr. Ich sag nur Finale. Der Mannschaft. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück. Holt den Cup nach Haus, macht euer Meisterstück. Unsere Mannschaft so jung, doch aus Recht kein Respekt. Mega geil, hat ne Bombenmoral. Jung ist Beugrub, ist heiß, voll gut drauf, wie wir den Pokal. Und die Weltklasse-Fans deutschlandweit sind zum Singen bereit. Mal dann lass mal hören, auf geht's! Finale, wow. Finale, oh, oh, oh. Viel Spaß, alles Gute. Nach Haus, macht euer Meisterstück. Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Ein Land, ein Traum, ein Team, ein Ziel. Unser Land ist im Fieber geflaggt, farblich schwarz, rot und gold. Wer sich uns in den Weg stellt, der wird gnadenlos überrollt. Und wir holen den Pokal, feiern Abstimmung phänomenal. Deutschland Tanzparty pur feiert mit und singt alle nochmal zusammen. Finale. Oh, Finale, oh, oh, oh, viel Spaß, alles Gute und viel Glück. Holt den Cup nach Haus, macht euer Meisterstück. Okay Leute, kann ich bitte nochmal hören? Und jetzt erkläre ich euch mal, wie das meiner Meinung nach funktioniert. Abschlag vom Torwart in die Hälfte des Gegners hinein. Kurz was dann weiter nach außen, ja so ist es fein. Direkte Flanke genau in den Strafraum herein. Schusstreffer Tor und die Fans hört man jubeln und schreien. So geht's zum Finale. Meisterstück. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück. Holt den Cup nach Haus, macht euer Meisterstück. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück. Holt den Cup nach Haus, macht euer Meisterstück. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück. Kommt ja nicht ohne den Pokal zurück. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück.